deinem Fahren ganz stolz und eben. Es ist das erste Fahrrad, auf dem du fährst. In 3 Minuten verlierst du dein Leben. In 3 Minuten fährst du himmelwärts. Dein Lied über den Frühling und schaust dir stolz beim Treten zu. Fast glaubst du, du könntest stehen. Doch der Tod kennt leider ein Tabu. Deine Nase. 2 Minuten scheint sie dir nicht mehr. Du kleine herrliche Seifenblase. Eben noch da und gleich nicht mehr. Das sag ich nicht.